Nieren stinken, ich rieche sie schon von Weitem. WTF! Die Bullen in GTA, sie riechen wie die Socken meiner Schwester. Ich hab eine Knarre, damit fuchtel ich rum, dann kommen die fucking Bullen. Und dann klau ich das Bullen-W-Ziel, wollte ich immer schon mal haben. Wir sind Gamer. Und RP, Rufus hat den Rang bekommen. Bullenbuchse, ehrlich, WTF. Geil, Bro, ich will da auch. Respawn immer wieder. Die Bullen müssen das endlich kalpieren. Fuck the Bullen, Schweine. Digga, bleib mal cool. Sei die Luxor-Raketen. Knall die doch einfach weg. WTF? Wir sind Gamer. Die Map von GTA.